und dass an diesem Tage die gesamte Versammlungstätigkeit im gesamten Reichsgebiet zum Ruhen kommt. Die Führerkundgebungen müssen selbstverständlich einheitlich aufgezogen werden. Die Verantwortung für die Führerkundgebung übernimmt der Gauleiter des jeweiligen Gaues, in dem diese Kundgebung stattfindet. Um aber die Einheitlichkeit des Aufzugs dieser Versammlungen zu gewährleisten, werden in die einzelnen Gaue Mitarbeiter der Reichspropagandaleitung entsandt, die selbstverständlich für diese Kundgebungen nicht die Verantwortung übernehmen, die auch nicht befehlen sollen, sondern die sich nur den Gauleitern zur Mitarbeit, zur Anregung und zum Ratschlag zur Verfügung zu stellen haben. Die Anwesenheit des Führers in einem Gaugebiet dient natürlich nicht nur ausschließlich dem Zweck, dass der Führer dort eine Rede hält, sondern die Anwesenheit des Führers muss zu einer großen Demonstration der gesamten Provinz ausgestaltet werden. Es ist also nicht zweckmäßig, es mit der Versammlung bewenden zu lassen, sondern der Führer muss in einem ganz großen Aufzug empfangen werden. Es muss eingearbeitet werden in das Besuchsprogramm des Führers, sagen wir, ein großer demonstrativer Empfang im Rathaus, Spalierbildung der ganzen Bevölkerung, nicht nur der Bevölkerung der betreffenden Stadt, sondern der Bevölkerung der ganzen Provinz an den Straßen, sodass also diese Versammlung ein ganz großes demonstratives Ereignis für alle durch die Sendegruppen zusammengefassten Gaue der nationalsozialistischen Bewegung ist. Da der Führer 14 Mal in einer relativ kurzen Zeitspanne sprechen muss, wird es zweckmäßig sein, jedes Mal vor dem Führer noch einen anderen Redner sprechen zu lassen. Es ist selbstverständlich, dass der Führer nicht 14 Mal Tag für Tag in je einer Versammlung am Tage 2 Stunden lang sprechen kann. Die Rede des Führers wird also etwa 45 bis 60 Minuten umfassen. Es werden Ihnen für diese Versammlung gute und geeignete Redner seitens der Reichspropagandaleitung zur Verfügung gestellt. Wo diese Aufgabe der Gauleiter selbst übernehmen will und kann, ist uns das am allerliebsten. Es hat sich auch sehr wirksam erwiesen, dass die ungeheuren Tausenden von Menschen, die den Führer an den Spalierstraßen empfangen, kleine Hakenkreuzfähnchen schwenken. Es ist mir von allen Seiten mitgeteilt worden, dass gerade dieser Umstand sowohl bei dem Empfang in Wien als auch bei dem Empfang in Berlin außerordentlich wirkungsvoll sich ausgewirkt hat. Wir werden deshalb veranlassen, dass Millionen solcher kleinen Fähnchen seitens der Reichspropagandaleitung gedruckt und unentgeltlich den einzelnen Gauen zur Verfügung gestellt werden. Was den Rednereinsatz selbst anlangt, so möchte ich gleich im Vorhinein betonen, dass auch in diesem Wahlkampf, wie in allen vorangegangenen Wahlkämpfen, sei es nun Wahlkämpfe, seitdem wir an der Macht sind, oder Wahlkämpfe, bevor wir an die Macht kamen, dass auch in diesem Wahlkampf unsere Hauptwaffe unsere Redner sind. Wir sollen uns also nicht so sehr darauf verlassen, dass die Propaganda ohnehin der Rundfunk oder dass die Propaganda ohnehin die Zeitungen machen, sondern wir müssen uns auf unsere alte, bewährte Waffe verlassen. Und diese bewährte Waffe heißt Kampfversammlung. Das heißt also, alle Parteigenossen, die bisher in der nationalsozialistischen Bewegung rednerisch tätig gewesen sind, müssen sich für diesen Wahlkampf mindestens mit so viel Terminen zur Verfügung stellen, als der Führer sie selbst zur Verfügung gestellt hat. Das heißt also, jeder Redner, er mag ein Partei- oder Staatsamt bekleiden, welches auch immer, muss für diesen Wahlkampf mindestens 14 Termine zur Verfügung stellen. Es liegt nun auf der Hand, dass jeder einzelne Redner sich im weiten deutschen Reichsgebiet nicht selbst die Städte auswählen kann, an denen er gerne sprechen möchte. Selbstverständlich ist es ihm gestattet, Wünsche zum Ausdruck zu bringen, und diese Wünsche werden, soweit das überhaupt im Bereich der Möglichkeit liegt, erfüllt werden. Darüber hinaus aber muss jeder Redner sich gefallen lassen, auch einmal in einer Stadt oder in einem Ort angesetzt zu werden, wohin ihn nun nicht so sehr sein eigenes Herz zieht. Und da ist uns auch der Führer ein großes Beispiel, denn der Führer hat bis jetzt nicht ein einziges Mal gefragt, wo er redet, sondern er hat nur die Tage, an denen er redet, uns zur Verfügung gestellt. Was den Rundfunkeinsatz anbetrifft, so müssen wir uns hier auch nach der Praxis der vergangenen Wahlkämpfe eine gewisse Mäßigung auferlegen. Wenn es liegt auf der Hand, meine Parteigenossen, dass wenn wir jetzt am Montag gleich anfingen, jeden Abend 3, 4 oder 5 Stunden über alle Sender zu übertragen, dass dann in der letzten Woche das deutsche Hörerpublikum vollkommen übermüdet wäre. Und wir liefen dann Gefahr, dass wir für die ganz große demonstrative Schlusskundgebung des Wahlkampfes, auf der der Führer in Wien sprechen wird, das deutsche Hörerpublikum nicht mehr in dem Maße mobilisieren könnten, wie das eigentlich wünschenswert erscheinen müsste. Wir werden uns deshalb im Ansatz des deutschen Rundfunks zur Übertragung unserer Wahlkundgebungen größte Mäßigung auferlegen. Der Führer selbst hat den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass seine Versammlung nur einmal über alle Sender übertragen wird und sonst seine Versammlungen übertragungsmäßig zu einzelnen Sendegruppen zusammengefasst werden. Wir müssen also versuchen, außerhalb der Übertragungen der Redner noch den Rundfunk auf andere Weise einzusetzen. Dafür sind auch die notwendigen Vorbereitungen schon getroffen worden. Ich möchte darum bitten, auch dafür Verständnis zu haben, wenn wir außerhalb der Übertragungen reiner Wahlkundgebungen oder reiner Wahlpropaganda im Rundfunk sonst in den kommenden 3 Wochen ein möglichst aufgelockertes Rundfunkprogramm zu Gehör bringen. Denn es ist selbstverständlich, dass der Hörer, wenn er abends 1 oder 2 oder manchmal 3 Stunden politische Reden angehört hat, dann auch das natürliche Bedürfnis besitzt, nun durch ein aufgelockertes Unterhaltungsprogramm möglichst durch den Rundfunk erfreut zu werden. Der zweite Einsatz geht nach denselben Methoden vor sich wie im vergangenen Wahlkampf. Das heißt, die ganze deutsche Presse steht uns in den kommenden 3 Wochen für die Wahlpropaganda zur Verfügung. Ich habe aber davon abgesehen, der gesamten deutschen Presse einheitliche Aufsätze oder Aufrufe für den Wahlkampf zur Verfügung zu stellen. Denn das würde das Bild der deutschen Presse nur sehr eintönig gestalten können. Die Presse arbeitet nach von uns in Berlin ausgegebenen Stichworten selbstständig. Und ich möchte die hier anwesenden Hauptschriftleiter der nationalsozialistischen Tageszeitungen eindringlich bitten, nach diesen Stichworten möglichst frei zu gestalten. Es ist der Fantasie und der Initiative des Einzelnen hier keinerlei Grenze gezogen. Nur an die großen Richtlinien unseres nationalsozialistischen Wahlkampfes zum 10. April haben sich die einzelnen Zeitungen zu halten. Wir geben vom Völkischen Beobachter eine Sondernummer 4-seitig in einer Höhe von 20 Millionen Exemplaren heraus. Wir geben darüber vom Angriff eine Sondernummer 4-seitig wiederum in 20 Millionen Exemplaren heraus. Die einzelnen Gauzeitungen sind gehalten, von sich aus nach den von uns herausgegebenen Richtlinien Sondernummern herauszugeben. Wir haben weiterhin hier bei der Zentrale des Wahlkampfes eine sogenannte Matron-Korrespondenz eingerichtet, denn es gibt, wie Sie wissen, in Deutschland fast 2000 Zeitungen, die keine eigene Politik betreiben, sondern die Politik nur von den großen Korrespondenzbüros fertig überliefert bekommen. Damit diese Zeitungen auch tatkräftig in den Wahlkampf eingreifen können, bekommen sie von uns fertige Matern, die sie nur abzudrucken brauchen. Weiterhin gibt die nationalsozialistische Parteikorrespondenz unter der Leitung unseres Parteikorrespondenten Dr. Dietrich einen täglich erscheinenden Sonderdienst heraus. Dieser Sonderdienst ist von den besten Federn der nationalsozialistischen Journalistik geschrieben und der erste nationalsozialistische sozialistischen Tageszeitungen eindringlich zum Gebrauch empfohlen. Darüber hinaus ist es selbstverständlich, dass die Kundgebungen des Führers selbst sowohl im Alten als auch im Großdeutschen Reichsgebiet in den deutschen Zeitungen einen möglichst breiten Spielraum einnehmen. Es werden über diese Kundgebungen einheitliche Berichte herausgegeben und es ist selbstverständlich, dass nicht nur alle nationalsozialistischen Zeitungen, sondern dass alle deutschen Tageszeitungen diese Berichte ungekürzt zur Veröffentlichung bringen. Es ist bis zum 10. April ganz unwichtig, dass die einzelne Zeitung eigene Politik betreibt. Es soll überhaupt die allgemeine Politik, die Auseinandersetzung über internationale Fragen, polemische Auseinandersetzungen mit Frankreich oder mit der Tschechoslowakei oder mit Polen oder mit Russland in den Hintergrund treten, soweit diese Auseinandersetzungen nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Wahlbewegung selbst stehen. Und ich möchte weiterhin betonen, dass es für alle nicht nur nationalsozialistischen, sondern für alle deutschen ist, bis zum 10. April überhaupt ein Thema anzuschneiden, das heiß ist, das heikel ist, das die Öffentlichkeit verstören oder irritieren könnte und das in irgendeiner Weise dem großen Ergebnis der Wahlkampagne Abbruch tun könnte. Darüber hinaus werden wir dieses Mal zum ersten Mal in ganz großem Umfang die illustrierte deutsche Presse in den Wahlkampf einspannen. Wir werden selbst eine 24-seitige Wahlillustrierte herausgeben. Die wird aufgelegt in einer Auflage von 30 Millionen Stück. Darüber hinaus werden Wahlsondernummern zweimal herausgegeben vom Illustrierten Beobachter, von der Berliner Illustrierten, von der Stuttgarter und von der Münchner Illustrierten. Wir haben dafür Vorsorge getroffen, dass die Tageszeitungen in weitestem Umfang von uns mit Bildmaterial, vor allem mit Bildmaterial über den Führer selbst, bedient und versehen werden. Und zwar haben wir Vorsorge getroffen, dass dieses Bildmaterial nicht eintönig ist, das heißt, dass nicht an einem Tag in allen deutschen Zeitungen dasselbe Bild erscheint, sondern dass die Veröffentlichung von Illustrationen aus der Bewegung oder aus dem Leben oder aus der Tätigkeit des Führers hat ein möglichst mannigfaltiges Bild der Tätigkeit des nationalsozialistischen Staates und des Führers hat ergeben. Darüber hinaus haben wir die sogenannten Familienzeitschriften auch zum ersten Mal bei diesem Wahlgang mit in den Wahlkampf eingespannt. Ich möchte Sie bitten, meine Parteigenossen, das verstehen zu wollen. Denn es handelt sich heute darum, nicht die Nationalsozialisten von der Richtigkeit dieses Wahlganges zu überzeugen, sondern eine möglichst hundertprozentige positive Beteiligung des deutschen Volkes an diesem Wahlgang zu beteiligen. Es müssen uns deshalb alle die Mittel recht sein, die zur Beeinflussung des deutschen Volkes dienen können. Es gibt heute in Deutschland Familienzeitschriften, die viele Millionen Auflagen haben. Und diese vielen Millionen Auflagen müssen wir in den Dienst dieser großzügigen Wahlkampagne stellen. Und es ist dann auch selbstverständlich, dass die Familienzeitschriften auf ihr Lesepublikum in der Art und Weise zu wirken versuchen, wie das der Mentalität ihres Lesepublikums entspricht. Ich möchte deshalb also bitten, dass nicht unsere nationalsozialistischen Zeitungen etwa über eine Familienzeitschrift wie Heim und Kind nun höhnen und lächeln und ihre Glossen darüber machen, wenn sie in einer, sagen wir, bürgerlichen und gemäßigten Form zum Wahlgang Stellung nimmt, als etwa der Völkische Beobachter oder der Angriff oder eine Gauzeitung der nationalsozialistischen Bewegung. Die Wahlkampfleitung wird drei große Bildplakate herausgeben. Und zwar enthält das erste Bildplakat eine Darstellung des heutigen großen deutschen Reiches landkartenmäßig. In dieser Landkarte wird eine Fotomontage der deutschen Erfolgsarbeit hineinmontiert. Das zweite große Bildplakat enthält nur eine künstlerische, fotografische Wiedergabe des Führers selbst und die Unterschrift: Ein Volk, ein Reich, ein Führer, sonst gar nicht. Das dritte Bildplakat enthält den Wahlzettel mit dem Jagdkreis und einem eingezeichneten Pfeil. Diese Bildplakate werden in Riesenauflagen herausgebracht, und zwar nicht nur in der großen Größe, sondern in mittlerem Format und in kleinem Format, sodass sie auch in den kleineren Städten und auf dem Dorfe zu verwenden sind. Darüber hinaus bringen wir 6 Schriftplakate heraus. Und zwar werden sowohl Schriftplakate als Broschüren als auch Flugblätter weniger polemischen als positiven Charakter sein. Das hat der letzte Wahlkampf vor 3 Jahren erwiesen, dass man sehr wohl die ganze Nation mobilisieren kann mit positiven Zielen. Es soll also dieser Wahlkampf nicht dazu herhalten, nun möglichst viele Feinde heranzuschaffen und damit möglichst viel Ehre einzulegen, sondern das große, grandiose Aufbauwerk des nationalsozialistischen Staates in den vergangenen 5 Jahren möglichst primitiv, einfach, populär und für den letzten Volksgenossen verständlich dem Einzelnen zu Gesicht und zu Gehör zu bringen. So werden auch die von uns herausgegebenen 5 Flugblätter aufgezogen sein. Darüber hinaus werden wir wirksame Tagesparolen auf Transparenten drucken lassen und den einzelnen Gauen zur Verfügung zu stellen. Und ich kann zu meiner großen Freude gestehen, dass uns bei diesem Wahlkampf so großzügige Geldmittel zur Verfügung gestellt worden sind, dass wir bei all diesen Dingen mit Millionenauflagen rechnen können, wie sie uns in bisherigen Wahlkämpfen noch niemals zur Verfügung gestanden sind. Seitens der Wahlkampfleitung wird eine Erfolgsbroschüre ausgearbeitet. Das heißt, eine Broschüre, die etwa 25 Seiten umfasst und ganz populär und einfach das nationalsozialistische Aufbauwerk schildert. Diese Broschüre wird herausgebracht in einer Auflage von rund 30 Millionen Exemplaren und den Gauen zur Verfügung gestellt. Das soll nicht heißen, dass das die einzige Broschüre oder dass das die einzigen Flugblätter oder Plakate seien, die für den Wahlkampf herausgegeben werden sollen. Das ist nur das Material, das seitens der Zentrale herausgegeben wird. Es ist darüber hinaus der Initiative, der Fantasie und der Unternehmungslust des einzelnen Gauleiters und seiner propagandistischen Berater und Mitarbeiter keinerlei Grenze oder Schranke gezogen. Vor allem also muss die ganze Propaganda auf den Erfolg eingestellt sein. Wir müssen mit Zahlen arbeiten, mit Statistiken, mit Daten, mit Vorgängen, die dem deutschen Publikum längst aus dem Gedächtnis entschwunden sind und die wir dem deutschen Publikum wieder in das Gedächtnis zurückrufen wollen. Da es uns möglich gewesen ist, schon seit einigen Tagen an der Vorbereitung des Wahlkampfes zu arbeiten, wird es auch diesmal wahrscheinlich sein, dass wir rechtzeitig unsere Plakate, Flugblätter und Broschüren den einzelnen Gauen zur Auslieferung bringen können. Auch der Film wird dieses Mal zum ersten Mal in großzügiger Weise eingesetzt. 2 bekannte deutsche Filmregisseure sind schon an der Arbeit, je einen großen deutschen Erfolgsfilm zusammenzuschneiden. Diese Filme behandeln das deutsche Aufbauwerk. Sie werden in 4000 Kopien hergestellt, sodass es uns möglichst also beim ersten Einsatz gleich bis in die letzte Stadt und bis in das letzte Dorf vorzudringen. Darüber hinaus ist es wünschenswert, dass alle Gliederungen der Partei in der letzten Wahlwoche große Aufmärsche veranstalten. Es muss der Öffentlichkeit gezeigt werden, dass diese Wahl eine Angelegenheit nicht nur der ganzen Partei, sondern des ganzen Volkes ist. Und Sie wissen es ja aus unserer vergangenen Tätigkeit, dass gerade große demonstrative Aufmärsche auf das Publikum geradezu faszinierend wirken. Wir haben vor einigen Jahren den sogenannten Reichsring gegründet. Der Reichsring hat die Aufgabe, über die Grenzen der nationalsozialistischen Bewegung alle Vereine, alle Verbände, seien sie unterhaltenden oder spielmäßigen Charakters für bestimmte Gelegenheiten zusammenzubasteln. Eine solche Gelegenheit ist jetzt gekommen. Lachen Sie also nicht darüber, meine Parteigenossen, wenn in der letzten Wahlwoche nun alle Vereine, seien es Kegelvereine oder Skatclubs oder Rauchclubs oder wie sie alle heißen, nun praktisch mit in Angriff genommen werden. Wenn Sie mit an die Öffentlichkeit treten, wenn Sie mit sich für den Wahlkampf zur Verfügung stehen, wenn Sie Resolutionen fassen, wenn Sie an die Öffentlichkeit appellieren, was weiß ich was. Man mag darüber lachen, aber es geht ja jetzt, wie ich schon betonte, nicht um die Wahl, bei der sich der Nationalsozialist allein zu beteiligen habe, sondern es geht um eine Wahl, bei der sich das ganze Volk beteiligen muss. Ich möchte in diesem Zusammenhang zum Schluss nur ein paar Worte über die Finanzierung des Wahlkampfes sprechen. All das Material, was ich eben hier skizziert habe und was seitens der Zentrale der Wahlkampfleitung gedruckt und verschickt wird, geht Ihnen kostenlos zu. Das erfordert eine ungeheure Millionensumme. Ich möchte Sie also bitten, meine Parteigenossen, nicht deshalb, weil es Ihnen kostenlos zugeht, nun in einer Unmenge solches Material anzufordern und es dann liegen zu lassen. Und jeder hat sich darüber Verantwortung zu geben, dass das letzte Flugblatt, die letzte Broschüre vertrieben und verteilt werden und das letzte Plakat auch wirklich zur Anklebung gelangen. Es darf am 10. April in Deutschland nicht ein Stück unserer Wahlpropaganda übrig geblieben sein. Was darüber hinaus an Wahlpropaganda betrieben wird, das muss der einzelne GAU selbst finanzieren. Es ist deshalb notwendig, meine Parteigenossen, dass jeder GAU-Leiter gleich morgen schon ein Wahlaktionskomitee gründet. In diesem Wahlaktionskomitee sitzt der GAU-Leiter als Leiter und unter ihm arbeiten der GAU-Propagandaleiter, der GAU-Organisationsleiter und vor allem der GAU-Schatzmeister. Ungefähr, meine Parteigenossen, denken wir uns den Wahlkampf. Es ist selbstverständlich, dass im Verlauf des Wahlkampfes eine Reihe von Schwierigkeiten auftreten. Das ist immer so gewesen und wird auch diesmal so sein. Heute aber leben wir im Zeitalter der Technik und stehen Fernschreiberapparate, Telefone, Telegramme, Flugzeuge und was weiß ich was zur Verfügung. Ich bitte Sie also, in jedem Falle, wenn der Wahlkampf irgendwie in seinem Erfolge bedroht ist, an uns heranzutreten. In jedem Falle, wenn Sie bemerken, dass irgendwo in einer Provinz oder in einem GAU Gerüchte herumlaufen, von denen Sie glauben, dass sie von einer bestimmten Zentrale ausgegeben werden, uns zu benachrichtigen, damit wir nun den gesamten Apparat zum Einsatz bringen können, um diese Gerüchte nach und nach zu erdrücken. Ich betone noch einmal, das, was wir Ihnen zur Verfügung stellen, ist nur zusätzlich. Der Wahlkampf selbst muss der Fantasie und der Initiative der GAU-Leitung und insbesondere des GAU-Leiters selbst überlassen bleiben. Der GAU-Leiter selbst aber übernimmt damit auch die Verantwortung dafür, dass der Wahlkampf im Rahmen der sogleich vom Führer auszugebenden Richtlinien verläuft. Ich halte es deshalb für zweckmäßig, dass jeder GAU-Leiter sich die Mühe macht, jedes in seinem GAU zur Herausgabe gelangende Flugblatt und jede Broschüre selbst durchzustudieren, sie abzuzeichnen und sie zu überprüfen, ob sie nun mit den hier vom Führer ausgegebenen Richtlinien nun tatsächlich auch in Übereinstimmung ist. Ich glaube, wenn wir so den Wahlkampf praktisch zur Durchführung bringen, dann wird es uns gelingen, ungefähr 100% der deutschen Wählerschaft hinter den Führer zu bringen. Wir müssen allerdings arbeiten. Von selbst kommt das nicht. Wir dürfen uns nicht auf die mechanischen Mittel der Propaganda verlassen, als das sind Rundfunk oder Presse. Bequeme Mittel, bei denen man nicht viel arbeiten braucht. So, wir müssen uns auf die Waffen verlassen, mit denen wir bisher immer unsere großen Siege erfochten haben. Das sind die Waffen unserer Redner, Das sind die Waffen unserer Versammlungen und das sind die Waffen unserer großen nationalsozialistischen Demonstrationen. Wenn wir uns auf diese Waffen verlassen, dann bin ich der Überzeugung, dann wird es uns gelingen, durch Fleiß, durch Fantasie, durch Initiative und durch die alte große Begeisterung unserer nationalsozialistischen Bewegung das große Ziel zu erreichen.